nehme einfach mal ein bisschen was auf, auch um das Mikrofon zu testen, denn das ist der eigentlich spannende Teil. Will ich mir ein Sennheiser MD421 kaufen oder möchte ich das nicht? Gibt es einen Klangunterschied und wenn ja, wie sieht der aus? Darüber mache ich mir gerade Gedanken, das frage ich mich gerade. Die Richtcharakteristik ist ja soweit in Ordnung und wenn ich jetzt ein bisschen weiter weggehe, klingt es ja auch mal ganz spannend. Oder wenn ich näher dran bin, wie sieht es denn aus mit dem Nahbesprechungseffekt? Und das Ganze testen wir auch. Und das Ganze können wir auch einmal testen mit dem anderen Mikrofon. Das ist einfach nur der Vergleich. Das eine ist aktiv, das andere ist dynamisch. Und hier ist der Nahbesprechungseffekt. Und hier sind wir ein bisschen weiter weg. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie es klingt.